Hamburg an der Wolderkant gibt's Bohnen, Bär und Speck. Von Hamburg an der Wolderkant, da kriegt mich keiner weg. Gäb's Hamburg und St. Pauli nicht, er käm wer mir vergelt. Was wär die ganze Wolderkant ohne das Tor zur Welt? Was wär die ganze Wolderkant ohne das Tor zur Welt? Aber Hamburg ist ja da. Und dahinter ist das Meer und die weite Welt ist nah durch den Überseeverkehr. Und mit immer grünem Dach steht der Michel stolz im Wind. Und im Hafen ist ein Krach, dass die Büchsen nicht gerinnt. Und der Lukenfies, der schreit, denn die Ladung passt nicht rein. Das Klavier ist viel zu breit. Und die Luke viel zu klein. Und der Schauermann im Schmuck mit den Zampelbüdel um ruft von Achtern, du mir auch, aber keiner weiß warum. Aber keiner weiß warum. In Hamburg an der Bodenkant gibt's Bohnen, Bären und Speck. Von Hamburg an der Bodenkant, da kriegt mich keiner. Die Werften, Gott sei Dank, und auch Altona ist nah, und die Elbchaussee ist lang. Und was Planten heißt und Blumen, ist ein wahres Paradies. Und beim Rummel auf dem Dom gibt es Affenschwanz am Spieß. Eingewogen wie ein Meer, braust den Jungfernstieg entlang. Junge, Junge, so ein Verkehr, passt in keinen Kleiderschwanz. Jeder sollte dann und wann auf die Lombardsbrücke gehen, gehen die Lampen ringsum an. Junge, Junge, ist das schön. Junge, Junge, ist das schön. In Hamburg.